Erster Ahithophel sagte zu Absalom, ich wähle 12.000 Männer aus. Ich jage David noch heute Nacht. Zweiter David ist müde und hat Angst. Ich erschrecke ihn sehr. Seine Leute laufen weg. Ich töte nur den König. Dritter, dann bringe ich alle Leute zu dir zurück. Alle Menschen haben dann Frieden. Vierter Absalom fand diesen Plan gut. Auch die Chefs von Israel mochten ihn. Fünfter aber Absalom sagte, ruft auch Husai. Wir wollen hören, was er sagt. Sechster Husai kam zu Absalom. Absalom erzählte ihm den Plan von Ahithophel. Er fragte, sollen wir das tun? Siebter Husai sagte zu Absalom, der Plan von Ahithophel ist diesmal nicht gut. Achter, dein Vater und seine Männer sind starke Kämpfer. Sie sind wütend wie eine Bärin ohne Kinder. Dein Vater ist ein Soldat. Neunter, er versteckt sich jetzt in einer Höhle. Wenn deine Männer zuerst sterben, bekommen alle Angst. Zehnter, dann verlieren auch mutige Männer den Mut. Ganz Israel weiß, dein Vater ist ein Held. Elfter, mein Rat ist, hol alle Männer aus ganz Israel. Es sollen sehr viele sein wie Sand am Meer. Zwölfter, wir finden David irgendwo. Wir fallen über ihn her wie Tau auf das Gras. Niemand bleibt am Leben. Dreizehnter, wenn er in einer Stadt ist, bringen wir Seile. Wir ziehen die Stadt weg. Kein Stein bleibt übrig. Vierzehnter, Absalom und die Männer sagten, der Rat von Husai ist besser. Gott wollte das so. Fünfzehnter, Husai sprach mit den Priestern Zadok und Abjatar. Er erzählte ihnen beide Pläne. Sechzehnter, er sagte, schickt schnell Boten zu David. Er soll nicht in der Wüste bleiben. Er muss über den Fluss gehen. Siebzehnter, Jonathan und Ahimaaz warteten an einer Quelle. Eine Dienerin brachte ihnen die Nachricht. Sie durften nicht in die Stadt gehen. Achtzehnter, ein Junge sah sie aber. Er erzählte es Absalom. Die beiden rannten schnell weg. Sie kamen zu einem Haus mit einem Brunnen. Neunzehnter, eine Frau legte eine Decke über den Brunnen. Sie legte Getreide darauf. Niemand konnte die Männer sehen. Zwanzigster, die Männer von Absalom kamen zum Haus. Sie fragten nach den Boten. Die Frau sagte, sie sind über das Wasser gegangen. Einundzwanzigster, die Männer suchten, aber fanden niemanden. Dann gingen sie weg. Die Boten kamen aus dem Brunnen und gingen zu David. 22. David und seine Leute standen auf. Sie gingen über den Fluss Jordan. Am Morgen waren alle auf der anderen Seite. 23. Ahithophel sah, sein Plan wurde nicht gemacht. Er ritt auf seinem Esel nach Hause. Dort tötete er sich selbst. 24. David kam in die Stadt Mahanaim. Absalom ging mit seinen Männern über den Jordan. 25. Absalom machte Amasa zum Chef vom Heer. Amasa war ein Verwandter von Job. 26. Absalom und die Männer von Israel machten ein Lager im Land Gilead. 27. David war in Mahanaim. Drei Männer kamen zu ihm. Sie hießen Sobi, Maschir und Barsilai. 28. Sie brachten Betten, Schüsseln und Töpfe. Sie brachten auch Weizen, Gerste, Mehl und Bohnen. 29. Sie brachten Honig, Butter, Schafe und Käse. David und seine Leute hatten Hunger und Durst. Sie waren sehr müde.